Yo, Leo und Jack, mach mal Gangster-Shit hier auf meinem Genius-Beat. Damn, wir fahren in Impala vor, what's up, fucker? Willkommen der Pimp und der Dorn, wir sind Cocaine Cowboys, du Boys und Sohn. Scheiß auf Blasen, Trips, du wirst heute gebummt. Damn, wir fahren in Impala vor, what's up, fucker? Willkommen der Pimp und der Dorn, wir sind Cocaine Cowboys, du Boys und Sohn. Scheiß auf Blasen, Trips, du wirst heute gebummt. Ich hab keinen Bock mehr auf Rap, das ist ein Trottelgeschäft. Ich werd lieber Killer, davon wird die Potte auch fett. Kriege einen doppelten Check, werde reich an einem Tag, weil ich von meinen Arbeitgebern meistens auch keinen mag. Wo ist Leute denn jetzt hin? Ich hab nen Joint bei ihm offen. 50 kenn ich auch, ich hab ihn schon neunmal getroffen. Oh mein Freund, ich will hoffen, dass deine Kohle für mich ist. Ansonsten gehst du ohne Nuss auf dem Strich zu den Bitches. Ey, kein Scheiß, ich mein das ernst. Ich lauf durch den Kugelhagel einfach so, als wenn nichts wär. Werd nur so mein Millionär, ich bin sowas von zu her. Weil ich Crackstein vertische, seid ihr Pep oder Meth Junks? Nur echt kleine Fische. Gegen Leos und Jig wird ZODB fast so wie Klee. Komm und mach ein Party, bis ihr jede Sau im Koma liegt. Warum Coca ziehen? Lass mal sehen, was mir der Notarzt gibt. Mir geht es erst gut, wenn ich beim Psychiater auf dem Sofa lieg. Damn, wir fahren in Impala vor, Motherfucker. Hier kommt der Pimp und der Dorn. Wir sind Cocaine Cowboys, Boys und Sohn. Scheiß auf blassen Trips, du wirst heute gebogen. Damn, wir fahren in Impala vor, Motherfucker. Hier kommt der Pimp und der Dorn. Wir sind Cocaine Cowboys, Boys und Sohn. Scheiß auf blassen Trips, du wirst heute gebogen. Heilige Lucifer, mach die Schalldämpfer Uzi klar. Losblase, ho, warte, du bist kein Gangster, Pussy klar. Mach mal Real Talk, das ist PLG und Pac und Dre an dem Keyboard. Das sind 22 Zoll Leihwagen mit Gold. Scheiß auf deine Gold, wir fahren Benz Shorty. Scheiß auf deine Gold, wir haben M vor Sturmgewehre, Gucci Urban. Treter, ich burn ein Leben, lass mich das wie mit Cortes regeln. Mein Bullet, jetzt in deine Hundeleine. Ich die hobbymäßig gucken, jetzt in deine Hundeleine. Doggy Dog, jetzt wird's ernst, die Schule. Real wie nie, ich war nie da, dieser Platz pure Ironie. Ich komm mit Grills, Gangster Dude, mach mir keine Szene. Lass das gleich mal eben, per Teufel regeln, ich bleib eben. Unterschieße die Hut, zersiebe die Hut. Mach Ratatat wie Maschine, bist du ein Boy? Damn, wir fahren in Impala vor, Motherfucker. Hier kommt der Pimp und der Dorn. Wir sind Cocaine Cowboys, Boys und Sohn. Scheiß auf blassen Trips, du wirst heute gebogen. Damn, wir fahren in Impala vor, Motherfucker. Hier kommt der Pimp und der Dorn. Wir sind Cocaine Cowboys, Boys und Sohn. Scheiß auf Blasen, Trips, du wirst heute gebogen. Damn, wir fahren in Impala vor, Motherfucker. Hier kommt der Pimp und der Dorn. Wir sind Cocaine Cowboys, Boys und Sohn. Scheiß auf Blasen, Trips, du wirst heute gebogen. Damn, wir fahren in Impala vor, Motherfucker. Hier kommt der Pimp und der Dorn. Wir sind Cocaine Cowboys, Boys und Sohn. Scheiß auf Blasen, Trips, du wirst heute gebogen. Huh?